über das Baden befehlen. Mit dem Flieger Italien vereint. Wir sind solche Legionäre, die Bomben, die der Legion. Im Kampf um Freiheit und um Ehre, Soldaten der Nation. Bomben, Legionäre, vorwärts im Kampf, sind wir nicht allein. Bei Tag und bei Nacht.